Menschen sind viele gefallen. In München waren viele dabei. 1931 witzelt Werner Fink im Berliner Kabarett Katakombe. In den ersten Wochen des Dritten Reiches werden Paraden abgehalten. Sollten diese Paraden durch Regen, Hagel oder Schnee verhindert werden, werden alle Juden in der Umgebung erschossen. 40 Jahre später gesteht Fink in seinen Memoiren: Wir Kabarettisten machten in der Weimarer Republik keine Ausnahme. Auch wir unterschätzten Hitler. Und was macht der Rundfunk in Deutschland? Die Macher stürzen sich begeistert in die immer vielfältiger werdenden Möglichkeiten, die ihnen die Ingenieure der Funk- und Aufnahmetechnik anbieten. Motoren, Sport und Sensationen werden direkt in die Wohnstuben übertragen. Zum Beispiel vom internationalen Autorennen auf der AWUS in Berlin.